in neuem Geschlecht, kennen den Weg unser eiserne Flecht. Der Heimat zum Schutz des Versturm und Vergang, Glauben an Deutschland, der Held unser Mann. Reißen der Tod uns in Laster an, wir treffen dich, Enkeland. Wir brechen den Löwen, den Gliedern.